muss jetzt auch mal um Aufmerksamkeit bitten. Oh. Weil ich werde mir auch das einfach die Aufmerksamkeit rauben und eine kurze Rede halten, um Dieter Kerbs Übergang vom planmäßigen Professorendasein in eine außerplanmäßige Existenzform zu begleiten. Er muss jetzt ohne Wenn und Aber seinen Platz an der Hochschule räumen. Auch wenn meine Generation und die Folgenden vor völlig andere Probleme gestellt sind, als Dieter Kerbs es ist, so ist wahrscheinlich eins für uns alle nachvollziehbar. Die Pensionierung von Professoren ab 65 Jahren ist eine sehr abstrakte Verwaltungsvorschrift, die den Realitäten nicht gerecht wird. Unter anderem auch wegen der wachsenden Lebenserwartung in unserer Wohlstandsgesellschaft. Aufgrund dieser realitätsfremden Dienstvorschriften soll sich die Tat Kerbs jetzt zur Ruhe setzen und Platz machen für Jüngere, die dann aber gar nicht kommen, weil gar kein Geld mehr für sie da ist. Dafür bringt er gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Menschen in gemeinsamen Räumen, gewöhnt sich daran und dann sollen alle diese Beziehungen termingerecht abbrechen. Er hat sich auf eine lange Beziehung mit der Hochschule eingelassen und soll jetzt endlich vorschriftsmäßig abgewickelt werden. Dabei kommt er natürlich auch in Kontakt mit diesen rein bürokratischen und anonymen Beziehungsformen, die fast alle deutschen Studierenden beim Studienbeginn und Studienabschluss kennenlernen. Niemand begrüßt einen, wenn man kommt, und niemand verabschiedet einen, wenn man geht. Man hielt es mal für besonders fortschrittlich, jegliche Rituale an den Hochschulen abzuschaffen. Inzwischen fängt man wieder an, Rituale einzuführen, weil diese rein bürokratischen Beziehungsformen zu abstrakt sind, um den Menschen das Vollziehen eines Übergangs von einer Lebensphase in die andere zu vermitteln. Den Übergang sinnlich konkret erfahrbar zu machen, ist Bestandteil des kulturellen Lebens vieler Gesellschaften. Warum es dem Lehr- und Verwaltungsapparat dieser Universität der Künste jetzt so schwerfällt, eine sinnlich konkrete Kultur des Verabschiedens von Professoren zu schaffen, kann ich hier und jetzt nicht beantworten. Ich kann nur feststellen, dass wir es in Deutschland inzwischen mit einer Gesellschaft zu tun haben, die den Armutsberichten zufolge gespalten ist in eine reiche und in eine arme Hälfte, wobei die wohlhabende Hälfte im wachsenden Maß ohne jeglichen Skrupel gegen das Grundgesetz verstößt, welches besagt, das Eigentum verpflichtet. Und ich kann auch nur feststellen, dass hier und heute keiner der Wohlhabenden, sondern eine am Existenzminimum lebende Person wie ich die Lobrede auf Dieter Kerbs hält, damit ein Minimum an guten Sitten zwischen den Menschen in unserer Gesellschaft aufrechterhalten wird. Oh. Eine freundliche Verabschiedung muss einfach zelebriert werden, damit wir unserem Professor eine sinnlich konkrete Erfahrung des Übergangs von einem Lebensabschnitt in den anderen beschert wird. Vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen Polarisierung im Zeitalter des globalisierten Neoliberalismus, das hatten wir schon, eine Lobrede auf Dieter Kerbs zu halten, ist zum Glück nicht schwer. Er nimmt das Grundgesetz zu unser aller Glück ernst und lässt uns mal wieder hier in den Genuss seiner Großzügigkeit kommen. Der Raumwechsel soll, soweit ich das verstehen kann, einen Übergang markieren, eben den Übergang von seiner planmäßigen zu seiner außerplanmäßigen Existenz an dieser Hochschule. Insofern, denke ich, können wir versuchen, diesen Tag als seinen letzten offiziellen Tag zu nehmen, nachdem ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnen wird. Und wir können diesen Tag nehmen als den des Übergangs vom planmäßigen Professorendasein in eine außerplanmäßige Existenzform. Durch seine bisherige Arbeit, seine Großzügigkeit und Bescheidenheit liefert er genügend Gründe, ihm umstandslos das Privileg zuzubilligen, als Pensionär auf Kosten der Steuerzahler völlig neue Freiheiten zu genießen. Abgesehen von den Taschenproblemen, dass die einen da und die anderen da wieder was rausziehen. Es ist aber geradezu absurd, sich Dieter Kerbs als Privatier im Ruhestand vorzustellen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, was er in den vergangenen Jahrzehnten im Gang gebracht hat, dann können wir in der Tat darauf gespannt sein, was er in den nächsten Jahren noch auf die Beine bringt. Es gibt bisher keine vollständige Liste seiner Veröffentlichungen, aber eine solche Liste wäre vielleicht sowieso nicht passend, weil sie die für ihn kennzeichnende Verschmelzung von Arbeit und Leben nicht angemessen wiedergeben würde. All die wohlgeordneten Bücher und Papierstapel in seiner Privatwohnung bringen die enge Verbindung von Arbeit und Leben sicher am überzeugendsten zum Ausdruck. Woher Dieter Kerbst eigentlich kommt, war mir bisher unklar. Auch manche seiner Verhaltensweisen waren mir völlig unverständlich. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass ein Mann seiner Generation von völlig anderen sozialen Strukturen und Bewegungen geprägt wurde als ich selbst, die mehrere Jahrzehnte später als erste Tochter eines äußerst frauenfreundlichen orientalischen Paschas im zutiefst patriarchalen Westdeutschland der 1960er Jahre geboren wurde. Für mich wurde erst jetzt manches verständlicher, als ich erfuhr, dass Dieter Kerbst in seiner Jugend wohl stark durch sogenannte Jungenschaften und die bündische Jugend geprägt wurde. Als Angehörige einer Generation von Söhnen, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit weitgehend ohne Väter aufwuchsen und sozialen Halt und Orientierung in Männerbünden suchten. Wichtig zu erwähnen ist, dass er sich in jungen Jahren wohl auch dem Langstreckenläufer hervortat. Das sieht man ihm heute nicht sofort an, aber der Langstreckenlauf scheint zu seinen besonderen Fähigkeiten zu zählen, auch im übertragenen Sinne. Innerhalb des bündischen Netzwerks organisierte er in den 60er Jahren Chanson-Festivals in Hunsrück, wobei er den Teilnehmern als eine treibende Kraft in Erinnerung blieb. Die ersten Veröffentlichungen, vor allem in der Zeitschrift Kunst und Unterricht, die ihn längerfristig unter den Kunstpädagogen bekannt machten, fallen in die späten 60er und die frühen 70er Jahre. Er schrieb über das Lachen als Strategie gegen zwanghaft ablaufende Rituale, über visuelle Kommunikation und über den Zusammenhang von ästhetischer und politischer Erziehung. Dieter Kerbst zufolge sollte die ästhetische Erziehung nicht getrennt von der intellektuellen und politischen betrieben werden. Das war eine deutliche Abwendung von der unreflektierten Innerlichkeit, dem Subjektivismus und der Ausblendung historischer, gesellschaftlicher und politischer Gegebenheiten, welche die Kunstpädagogik so lange bestimmt hatte. Mitte der 70er Jahre bildete er eine Arbeitsgruppe zur Geschichte der Kunstpädagogik, veröffentlichte hierzu und war im Bund Deutscher Kunsterzieher maßgeblich an der Ausstellung Kind und Kunst im Jahr 1976 beteiligt. Bis in die 80er Jahre hinein engagierte er sich in der Internationalen Organisation der Kunsterzieher unter anderem dafür, den Kollegen aus den Ostblockländern einen Austausch mit dem Westen zu ermöglichen. Den Kontakt mit dem Osten hat er als Westberliner nicht nur beruflich gesucht, sondern schließlich auch noch durch die Ehelichung einer Ostfrau persönlich besiegelt. Aus seiner Auseinandersetzung mit den Fragen der ästhetischen Erziehung entwickelte sich allem Anschein nach auch sein Interesse an der Fotografie. Ende der 1970er Jahre begann er mit Fotorecherchen zum Spanischen Bürgerkrieg, die einige Jahre später unter anderem in einer Ausstellung darüber mündeten. In den 80ern folgten weitere Projekte, Ausstellungen und Publikationen zur Pressefotografie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, unter anderem die Gleichschaltung der Bilder 1930 bis 36 oder auch Revolution und Fotografie 1918-19. Dieter Kerbst schlug nicht nur die anderen Seiten der Kunstpädagogik auf, sondern auch die anderen Seiten der Fotogeschichte. Während die Mehrzahl seiner Zeitgenossen Fotogeschichte elitär betrieb und betreibt, begann er Fotografien als sinnlich konkreten Gedächtnisspeicher zu nutzen für eine Erinnerungsarbeit an dem, was dem gesellschaftlich organisierten Vergessen zum Opfer fiel. Die Deutsche Revolution 1918-19, der Spanische Bürgerkrieg, das Ende der Weimarer Republik und die Machenschaften der Nationalsozialisten. Dann kam die Deutsche Wiedervereinigung, die vielen Wessis die Möglichkeit zum Karrieresprüngen in den neuen Osten und vielen Ossis Abstürze in die Abgründe der angeblich sozialen Marktwirtschaft brachte. In dieser Situation nutzte Dieter Kerbst das dokumentarische Vermögen der Fotografie in dem Projekt Fotografie und Gedächtnis dazu, die verfallenen Bauwerke des alten Ostens in den neuen Bundesländern für die Zukunft im Bild festzuhalten. Was in den 90er Jahren zunehmend für ihn in den Vordergrund trat, war der Denkmalschutz und die Rettung von Kulturgütern in Mecklenburg-Vorpommern angesichts einer Immobilienwirtschaft, die sich ohne Rücksicht auf mögliche kulturelle Verluste für das Gemeinwesen ausschließlich am Gewinn für die wenigen kapitalkräftigen Anteilseigner orientiert. Und hier zeigt sich noch einmal im Bereich des Denkmalschutzes, was sich wie ein roter Faden durch die Jahrzehnte zieht, die Dieter Kerbs hinter sich gelassen hat. Das Interesse am gesellschaftlichen Wandel und vor allem auch an den eigenen Möglichkeiten, diesen mitzubestimmen. Am liebsten tritt er dabei in örtlichen Belangen in der Deckung seiner über Jahrzehnte herangereiften Netze auf. Diese Netze haben zum Teil die Form von gemeinnützigen Vereinen angenommen, dem Arbeitskreis Bildquellenforschung und Zeitgeschichte e.V. oder auch Kulturlandschaft e.V. Wir haben von einigen seiner Freunde und Weggefährten Grußworte, Rückschauen und Aussichten gesammelt, die hier alle aus der Ferne grüßen. Sonst wüsste ich das nämlich alles nicht. Und einen guten Übergang in eine neue Lebensphase wünschen. Das sind Johannes Beck, Jörg Boström, Jonas Geist, Wolfgang Kemp, Michel Mayen, Jürgen Reulecke, Sophie Schleusner, Josef Seiter, Hannes Seitz, Henrik Starr, Tim Stahl, Ursula Thiaden und Brigitte Walz-Richter. Was bei diesem kurzen Überblick hoffentlich deutlich wurde, ist, dass Dieter Kerbs seiner Linie und seinen zentralen Themen bei gleichzeitig zunehmender Entfernung von einer Kunstpädagogik im traditionellen Sinn immer treu geblieben ist, nämlich den ästhetischen Erscheinungen in ihrem gesellschaftspolitischen und historischen Kontext, sei es nun mit stärker kulturgeschichtlichem oder fotografischem Schwerpunkt. Bemerkenswert ist dabei vor allem die Ausdauer, mit der er neu Begonnenes angegangen ist und die Freundlichkeit, mit welcher er immer wieder andere als Mitläufer für lange Wege gewonnen hat. Wir dürfen annehmen, dass diese freundliche Bewirtung, die wir hier und heute genießen, gewissermaßen eine Einladung zu einem dieser neuen Langstreckenläufe ist, für welche er Mitläufer sucht. Ich denke, dass wir Dieter Kerbs hiermit zum gelungenen Abschluss seines planmäßigen Professorendaseins gratulieren können, dass wir ihm sagen müssen, dass wir ihn nicht gerne entlassen, dass wir ihn aber gerne beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt begleiten und dass wir alle sehr gespannt darauf sind, wie er seine neuen Freiheiten nutzen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.